Gedanken und Tag sind vergessen. Nun richte Hände gibt's nicht mehr. In dieser Zeit von Brot und Spiel haben wir verlernt uns zu wehren. Es wird so viel geredet, doch nichts wirklich erreicht. Und ihr haltet still in einer Zeit, die da Taten schreit. Sagt mir, was muss noch geschehen? Sagt mir, was muss noch passieren? Wir sind kein Teil von ihrer sogenannten Gleichheit. Doch stehen wir nicht am Rande, sondern mittendrin. Geschichte.